36 ist Prophet inzwischen, 1963 geboren, verheiratet. Oh yeah. Oh, I've been married for since March of 98. 2 Jahre somit, Stephanie Finch. Die Stimme ist tiefer geworden, ein Schlenker zu Green and Red, ein weiterer zum Rock and Roll und noch einer zu seiner Rolle in diesem The Hurting Business, in diesem Geschäft. Well, I don't really understand what my, I don't really feel like I'm a part of the music business. Ich fühle mich nicht als Teil des Musikgeschäftes und auch nicht so, als dass ich meine Hitparadenposition nachsehen müsste und nach den anderen schauen. Ich bin immer glücklich, wenn etwas passiert, mit dem ich mich in Beziehung setzen kann. And it's something that I can relate to, something I like, but I don't really feel like I'm a part of any kind of. Ich bin kein Teil einer Szene, kein Teil einer musikalischen Bewegung. Ich messe mich an mir und an den CDs, die ich mache. Und ich versuche, bessere hinzukriegen. Du kommst allerdings an den Punkt, dass du CDs machst und dadurch, dass du Geld von den Schallplattenfirmen bekommst, sie arbeiten hart, auch sehen willst, ob sich deine CD ordentlich macht. Er spielt gerne in England und in der Bundesrepublik, erzählt er, trotz des fiesen Wetters. Zwar sei da nie etwas vorauszusagen, aber es sei jedes Mal schmeichelhaft, wenn die Leute in seine Shows kommen und seine CDs kaufen würden. Er wisse nicht mal warum. Walk away with some insight into what it is to, you know, what it is, you know, what this Americana thing is, you know, I don't know. Ob es da etwas Vertrautes gibt, wer weiß. Und als Mitteleuropäer mit einem US-Amerikaner über Americana zu reden, ist schlichtweg unmöglich. Zumal beide Seiten lediglich eine vage Vorstellung davon haben, was das ist. Es gibt eh nur 2 Arten von Musik. Mit Jewel hat Prophet einen schönen Fleetwood Mac Song aufgenommen.